Brief aus Amerika. Die Landschaft ist das einförmigste, stimmungsloseste, das es gibt. Von New York bis M bei Chicago, 1200 Meilen, kein Wald, kein Baum. Die Menschen sind dem Klima und der Landschaft angepasst. Mit 30 Jahren hat jedermann graue Haare. Unter Tausenden nicht ein angenehmes Gesicht. Man lasse sich nicht täuschen durch die paar amerikanischen Millionäre, die nach Europa kommen und vielleicht noch von der alten germanischen Einwanderung herrühren, übrigens fast nie in Amerika leben. Ich habe nirgends in der Welt einen so minderwertigen, hässlichen, kleinen Menschenschlag gefunden wie hier. Juden leben da mindestens 10 Millionen, 4 Millionen offiziell, die übrigen maskiert. Es gibt keinen einflussreichen Menschen, unter tausend eine Ausnahme, der nicht Jude ist. Morgan, Rockefeller, Vanderbilt, gewiss sind Arier, aber die Tausenden ihrer Unterläufel, die eigentlichen Nutznießer und Beherrscher ihrer Kapitalien, sind Juden. Ihre Macht ist so groß, dass dich schon ein antisemitisches Wort laut ausgesprochen ins Gefängnis bringen kann. Die hohe Moral der Frauen hier hat ihren Grund darin, dass bei der hiesigen Lebensweise innerhalb kürzester Zeit jeder Geschlechtstrieb erstirbt. Es vermehren sich auch nur die slawischen Einwanderer, die alten Familien sterben aus. Was die geistigen Qualitäten der Menschen betrifft, gibt es vom Atlantik bis zum Pazifik wenige, die auf dem Bildungsniveau eines Abiturienten der deutschen Mittelschule stehen. Vollkommen beherrscht und mit brutaler Gewalt beherrscht wird das Land von einer kleinen jüdischen Plutokratie nach Gesetzen, die bis ins kleinste genau mit den ehemaligen Slaveholder-Rules aus dem Süden kopiert sind. Die Frauen und Mädchen, wenig anziehende, sprechende Automaten, wenig Bildung, nur selten schön, die Seele bildet den Leib. Verhältnisse? So etwas gibt es hier nicht. Es hat auch niemand aus oben erwähntem Grunde ein Bedürfnis danach. Alles, was hier erzeugt wird, ist Mist. Es gibt keine fein gearbeiteten, wirklich brauchbaren Apparate oder Instrumente, kein brauchbares Medikament. Erzeugt wird furchtbar viel, aber alles ohne jede Qualität, nicht im Entferntesten mit unserer Friedensware zu vergleichen. Die Häuser und Wohnungen sind unschön, geschmacklos, nirgends Doppelfenster. Man meint immer, auch in Häusern der Reicheren in einem Zelte zu leben. Die Summe alles dessen mag wohl die Ursache sein, dass die Menschen hier so früh altern. Von den Städten New York, imposant, breite Straßen, hohe Häuser, selbstverständlich ohne jede Architektur, aber nicht in die ärmeren Viertel kommen. Ich habe nirgends auf der Welt so viel Schmutz, Elend gesehen wie in Chicago. Von der Hässlichkeit dieser Stadt kann sich ein Kulturmensch keine Vorstellung machen. Die Menschen leben wie Schatten. Selbst der letzte Knecht in Europa, auch in den Mittelstaaten nach dem Kriege, lebt wie ein König im Vergleich zu diesem versklavten Menschen. Wenn man 2 Jahre hier lebt, ist man ein Greis ohne jeden Wunsch und ohne jedes Gefühl. Schönes gibt es hier gar nichts. Selbst das Automobilfahren ist hier eine Plage auf diesen einförmigen, öligen, schlechten Straßen. Selbst wenn man 100 Meilen außerhalb der Stadt ist, ist immer noch ein Wagen knapp hinter dem anderen, warum auch das Reisen im Auto geradezu eine Unmöglichkeit ist. Die Freiheit, die hier ein Mensch genießt, ist die eines Niggersklaven. Nur die Gedanken sind frei. Alles andere steht unter barbarischer jüdischer Slaveholder-Kontrolle. Ich habe viel in der Welt gesehen. Aber ein so furchtbarer Schrecken wie das Leben hier ist nicht einmal in meiner Vorstellung gewesen. Die hiesige Sprache hat mit der englischen nichts zu tun. Sie ist ein abscheuliches Nigger- und Indianergewäsch. Seht ihr, Europäer, beim Lesen dieses furchtbaren Briefes nicht, was euch unmittelbar bevorsteht? Erhebt sich nicht vor eurem inneren Blicke das beängstigende Phantom der beiden klar geschiedenen, derart bevorstehenden Menschentypen? Des geknechteten, entseelten, verkrüppelten, entlebendigten Sklaven, nichts mehr fassenden Geistes, ohne Schwungkraft, ohne Liebe, ohne Heiterkeit, ohne das heilige Feuer fassender Lebendigkeit. und auf der anderen Seite des Sklavenhalters mit mächtigem Sexualorgan, mit muskellosen Gliedmaßen, mit fleischig verquollenem Gesichte, mit rastlos flackernden Blicken, mit unermüdlich arbeitenden Nerven, mit ruhelos tätigem und kombinierendem Gehirne, ahnt ihr es nicht, dass, wenn der Wert und also die Wertung schaffender Arbeit durch Gesamtmechanisierung und Gesamtvertrustung aller Betriebe auf Null gesunken sein wird, der arische Blick tot wird und verlischt, die Liebe erstirbt und das ganze Leben zu einem sinnlosen Mechanismus entartet wird, der sich seelenlos abhaspelt und frühzeitig erstirbt? Wenn die fassende Kraft des Geistes, die liebevoll geleistete Arbeit, der Selbstzweck erreichten Zieles in heiliger schöpferischer Konzentration nichts mehr auf Erden gilt, dann ist es aus mit allem arisch schaffenden Geiste in der Welt. Dann mag und muss das Gold, die Beweglichkeit, das ist also das auserwählte Volk, zum Daseinszwecke erhoben und alle lebendigen Keime zerstörend seine nie mehr abzuschüttelnde Herrschaft antreten. Wer hier nicht fühlt, dass die gesamte Menschheit an einem furchtbaren Scheidewege angelangt ist, der mag tatenlos zusehen, wie Ragnarök, die Götterdämmerung, herannaht, wie die Schwarzalben kommen und wie der helle Mensch die Erde kampflos den finsteren Gewalten der Niederung und Vertierung preisgibt. Des deutschen Volkes, ja der ganzen Menschheit Schicksalsstunde ist gekommen. Seht zu, ihr, die ihr es wagt, als Lenker und Führer eures Volkes euch aufzuspielen, dass ihr nicht selber verwirrt und verführt von des Allesvergewaltigern, eure vertrauensseligen Artgenossen auf Irrwege geleitet, von denen es keine Wiederkehr zu lebendigem Sein mehr geben könnte.